ein Ober, eins für das Oberteil, für den oberen Teil des Körpers, eins für den unteren Teil des Körpers. Und warum die Kleidung sollte keine nicht genähtes haben? Oder etwas, was dein Körperteil umhüllt, wie eine Mütze oder Handschuhe. Sogar nicht mal ein Nadelstich mit Faden. Wie der Kaffan, letztendlich, wie das Toten, wie das Leichentuch. Genauso bevor man den Toten, diesen Kaffern, den Leichentuch umwickelt, muss man ihn waschen. Genauso der Pilgerer muss sich vorher waschen, sollte Rüssel machen und dann zieht er den Ihram, sozusagen die Hajj-Kleidung an. Und fängt mit Telvi an, diesen Wicker, den er gerade vorgekommen hat. Und diese Abläufe sollen uns daran erinnern, wie diese Diaton von verschiedenen Pilgern und diese Kleidung sollen uns letztendlich erinnern an die Ehre, wo Allah sagt, und heute wird in das Horn geblasen und alle werden versammelt werden. Das heißt am nächsten Tag, nach dem Tod. Er soll uns letztendlich an Akhira erinnern, an den Tod erinnern. Und Hassan ibn Ali, radiallahu anhu, schau mal, wie sie verstanden haben. Und so wird es ihm gesagt, der sagt zu Hassan ibn Ali, der Sohn von Ali, warum sagst du für uns nicht mit der Talia? Das ist doch Sünde, dass man jetzt damit anfängt, mit diesem Wicker. Und der kann Wicker, den man macht bei Hajj. Er sagt, ich habe Angst, dass ich sage, oh Allah, weil sinngemäß heißt das, Labbaik, oh Allah, ich gehorche dir, oh Allah, ich gehorche dir. Und ich werde zu dir kommen, sozusagen. Das heißt, wir machen uns auf den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, ich habe Angst, dass während ich das sage und Allah subhanahu wa ta'ala zu mir sagt, der Hajj ist auf dich zurückgewiesen worden. Das heißt, wir akzeptieren den Hajj nicht. Er sagt, das ist eine Furcht, die die Sahaba und die Tabi'in trugen. Er sagt, einige, subhanallah, sie sind in Mekka und das ist der Tag von Arafah, sie bleiben im Hotel. Oder ein Tag von Muzdalifa, er sagt, ach, jetzt ist anstrengend dort. Deswegen sagt Allah im Koran, verbindet das, diese Hajj mit den Riten Allahs. Sha'ar Allah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Also sind die Riten Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass du das mit einem wachen Herz, mit den Gedanken darüber, warum diese Hajj. Was sind die einzelnen Hindernisse oder Hürden im Hajj? Oder wir sagen, das sind letztendlich keine Hürden. Hürden für denjenigen, der vielleicht nicht mit Herz dabei ist. Das ist eine Anstrengung. Natürlich ist das eine Anstrengung, aber der Mu'min genießt diese Anstrengung, weil er weiß, dass hinter jeder Säule im Hajj, hinter jeder Pflicht, die man dort verrichten muss, eine Geschichte dahinter ist. Und die haben wir behandelt in den Freitagsreden davor. Subhanallah, er bereitet sich vor, was gibt es schöner, man geht zu Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß. Man geht zu Allah, du machst dich sauber für Allah, du wäschst dich, du ziehst die Haram, dass du sagst, ja Allah, ich bin bereit, zu dir zu kommen. Ich akzeptiere deine Religion, deine Gesetzmäßigkeit, dein Gesetz, was du zu uns gebracht hast, im Koran Sunnah, und ich bezweifle nicht dann. Wir gehen zum Hause Allah subhanahu wa ta'ala. Und was ist das für eine Hoffnung, die man tragen kann, was Allah subhanahu wa ta'ala was uns als Belohnung gegeben hat, dass wenn der Hajj akzeptiert ist, dass wir zurückkehren, sündenfrei. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, deine Sünden sind so wie deine Mutter, also deine Sünden sind so gelöscht, wie deine Mutter dich neu zurückgebracht hat. رح تروح لرب العالمين ولا ترجع مره gekleidet sie so, du musst gleich das Gefühl haben, nachdem du dich gewaschen hast und dich gekleidet hast und jetzt mit der Taliban bist und du gehst jetzt nach Mekka, nach Kaaba, Subhanallah, du wäschst dich, weil du dich rein vor Allah stellen willst. Du sagst, Allah, ich bin bereit, mich zu reinigen. Wir dürfen diesen Hajj nicht unachtsam verrichten. Nutzen wir diejenigen bekommen, diese Hajj achtsam machen, achtsam. Das heißt, jeder Punkt, jede Tat in Mekka, in Hajj, soll dich an Allah subhanahu wa ta'ala erinnern. An die Geschichten der Propheten, die Geschichte an Ibrahim a.s., an seine Frau, die er geopfert hat. Allah shallah heute, subhanallah. Ich bringe sie zum Flughafen, deine Familie, und nachdem sie von Hajj gekommen sind, stehen sie mit Trommeln und Flöte und mit Musik und klatschen und singen, alle voll geschminkt. Allah, ja, das ist doch ein Hajj. Yani, wie versuchen wir zu betrügen? Uns, Allah subhanahu wa ta'ala, wir gehen, damit wir Allah näher kommen. Wir kommen vom Hajj zurück, wir haben vielleicht mehr Sünden, als wir vor Hajj hatten. Deswegen wisse, du wirst vor einer Brücke laufen in Jahannam. Sie ist über Jahannam, sie ist dünner und scharf als eine Klinge. Deswegen bezeugen wir, dass Allah ist eins, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Gesandter ist. Und nicht nur bezeugen mit der Zunge, reicht nicht. Wir leben danach. Wir rufen dazu. Wir rufen zu La ilaha illallah. Und zu Muhammad Rasulullah. Hat uns dafür bereit gemacht? Bin ich nach Hajj gegangen? Habe ich das als Absicht gemacht? Oder warum ist nach Hajj gegangen? Deswegen raten wir erstmal jedem Bruder, erstmal mir und allen Brüdern, wir sollen erstmal überlegen, warum gehe ich nach Mekka? Warum gehe ich nach Hajj? Was will ich denn da haben? Will ich einen Titel haben? Will ich mir das alles so angucken? Will ich Urlaub machen? Was ist dein Ziel? Damit die Leute dir sagen, MashaAllah, du bist jetzt ein Hajj geworden. Damit du einen Titel dir errungen hast. Allah möchte diese Taten nicht von dir, wenn dein Herz dies nicht, wenn du nicht dieses Gefühl, dieses islamische Gefühl in deinem Herzen trägst. Dieses Gefühl, dass der Erschaffer hat hier Menschen bewegen lassen in diesem Ort. Sie haben dort Dschihad geführt, sie haben dort sich angestrengt. Für Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Gefühl. Und du kleidest dich und machst den Dua für die Reise und sitzt im Flugzeug. Sollst du diesen Dua auf jeden Fall machen. Du erinnerst dich immer, dass wir zu Allah zurückkehren, wegen dieser Dua für die Reise. Allah sieht, subhanallah. Hajj ist nicht Luxus, Ikhwan. MashaAllah, großes Flugzeug, bequem. Und dann, leider ist heute Luxus geworden, subhanallah. Durch Allah, seine Gnade. Aber das ist doch dann erst recht, müssen wir Allah mehr danken und uns zumindest in diesen kleinen Bereichen uns anstrengen. Wenn wir dort sind, das Essen wird zu uns gebracht, subhanallah. Beste Hotel, bestes Bett, beste, subhanallah, Ventilatoren. Deswegen, wir sollen nicht vergessen, der Tod, subhanallah, der Tod ist nicht, wallahi, nicht weit von uns. Wie schön ist das, derjenige, der stirbt in Mekka. Er stirbt auf dem Weg. Weil er wisst, dass diese Leiche, die muslimische Leiche, die nicht muslimische, die rechtschaffene Leiche, die ein Mu'min, er sagt zu den Tragenden, beeilt euch, ich möchte in mein Paradies, ich möchte in mein Grab, in meinem Paradies, beeilt euch. Und der Sündige wird sagen, wohin mit mir? Langsam, langsam, weil er sieht, was ihn erwartet. Deswegen, das ist Tatsachen, das sind keine Märchengeschichten, die wir erzählen, damit wir, wenn wir Langeweile haben, erzählen wir uns heute Allah, viele Muslime, wir erzählen nicht diese Geschichten, subhanallah, um ein bisschen so eine Stimmung zu schaffen. Aber das ist Tatsache. Allah, Jahannam ist ein angedrehter Tag. Jahannam ist ein angedrehter Ort von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Paradies. Deswegen, wie werden die Leute über mich sprechen, wenn ich sterbe? Wer bin ich? Werde ich als Held sterben? Werde ich als ein Feigling sterben? Als ein Sündiger sterben? Als jemand sterben, wo die Menschen sagen, Alhamdulillah ist er weg von uns. Ja, wo du gelebt hast, haben sie dir vielleicht Wert gegeben, weil sie Angst vor dir hatten. Oder weil vielleicht du Einfluss auf sie hattest. Aber wenn du tot bist, jetzt kannst du nicht an Scham gehen, jetzt reden sie über dich. Und deswegen deine Verwandtschaft, die mit dir am Flughafen sind, die sagen, MashaAllah, du gehst nach Mekka. Er sagt, wenn du nach Mekka gehst, Hajj, alle, deine ganze Verwandtschaft, subhanallah, ein Phänomen, alle kommen damit, subhanallah, alle kommen mit. Die umarmen dich und küssen dich und sie vermessen dich und sagen, oh Vater, du gehst nach Mekka. Aber er sagt, subhanallah, an dem Tag, wo du diese Erde verlassen wirst, wenn man dich waschen wird, wallahi, sogar vielleicht der Nächste zu dir, deine eigene Ehefrau und dein Sohn ist nicht bereit, dich zu küssen, wenn du als Leiche da liegst. Da gehst du und da gehst du. Aber wie ist das Gehen? Am Hajj, die Leute haben Gewissheit, das muss ich sagen, aber Gewissheit, du wirst zurückkommen. Du wirst zurückkehren, aber wenn du tot bist, du wirst nicht zurückkehren. Und deswegen, wir werden verstehen, dass wir, wenn wir nach Mekka gehen, im Hajj machen, wissen, mit diesem Gefühl, jeden Moment kann ich sterben. Jeden Moment kann ich zu Allah zurückkehren. Und Allah wird mich befragen über all diese Gnaden, die er mir gegeben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird mich nach meinem Gottesdienst befragen. Und nach dem Hajj, den ich verrichtet habe, Allah wird mich darüber fragen. Und deswegen versteht ihr jetzt, warum Hassan, der Sohn von Ali radiallahu anhu, nicht mit der Tawhid begonnen hat, weil er hat Angst gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagt, dass dieser Hajj ist auf dich zurückgewiesen, wir wollen dein Hajj nicht. Deswegen dieser jüngste Tag, sein gedrehter Tag, ist so gewaltig. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diesen Tag, wenn an dem Tag gerufen wird, zum Schauplatz, wo abgerechnet wird, wirst du sehen, die Leute werden Sa'iqa. Das Wort Sa'iqa ist so wie ein Blitz. Sie werden so blitzartig dich erschrecken. Sie werden zusammenknicken verfrischt. Und dieser Tag sagt Allah, dieser Tag ist Yom al-Khuruj, das ist der Tag, Al-Khuruj ist das Heraustreten aus der Erde, das Hervorkommen aus der Erde, hat dieser Menschen wird sagen am Ustad, weißt du was, Allah, ich werde, astaghfirullah, ich werde nicht aus meinem Grab rauskommen, ich werde drinnen bleiben. Er sagt, Allah, keineswegs und tausend keineswegs ist es möglich. Jeder Mensch, der gelebt hat, seit Adam bis jetzt und alle Menschen, die jetzt existieren und wie viele Menschen kommen zum Dienstag, alle, die gestorben sind, egal wie sie gestorben sind, egal ob sie im normalen Tod, ob sie zerstückelt sind, ob ihr Körper Teile verkauft auf der Erde, zu Staub geworden und verweht worden sind, Allah subhanahu wa ta'ala wird alle Menschen zurecht formen und wieder bringen am nächsten Tag, um mit ihnen abzurechnen. Deswegen gehorchen wir. Was bleibt uns anders, wenn wir das hören, meine liebe Brüder? Was bleibt uns übrig, außer dass wir Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen? Was bleibt uns als Auswahl? Deswegen dieser Körper, diese Augen, diese Hände, alles wird vergehen, alles wird zerstört, nichts wird bleiben. Mein Verstand, mein Körper, egal wie stark ich mich heute fühle, ich werde zerstört, ich werde sterben. Und am nächsten Tag, nachdem wir versammelt worden sind und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala alle wieder zurechtgeformt hat Und die Menschen werden sich erschrecken. Die Kuffar, die nicht daran geglaubt haben, werden sehen, dass ihr Körper wieder zurechtgekommen ist. Und dass sie wieder existieren, nachdem sie Allah subhanahu wa ta'ala zu starb. Und das wird der Käfer auch mitbekommen. Und das ist eine Hujja gegen ihn, der weiß schon gegen ihn. Und dann wird zu ihnen was gebracht? Dann wird zu ihnen ihre Bücher gebracht. Ihre Bücher werden gebracht, ihre Tatenbücher. Und dann wird über die Taten und über die Belohnungen, was wiegt am nächsten Tag mehr bei jeder Person, bei jedem Menschen, die guten oder schlechten Taten. Deswegen, wenn wir in Mekka sind und wir uns auf den Bergen Asad, auf den Hügeln As-Safa und Marwa befinden und wir laufen hin und her, dann was soll wir da? Was soll wir da? Wir sollen daran denken, dass, ja Allah, ich strenge mich jetzt an, weil ich die Belohnung brauche am nächsten Tag. Ich brauche die Rettung, oh Allah. Mit diesem Gefühl sollen wir, wenn wir die Kaaba umschreiten, mit diesem Gefühl die Kaaba umschreiten, oh Allah, ich brauche diese Ibada, das ist eine Pflicht, die ich für dich tue. Ich brauche diese sieben Umschreitungen um die Kaaba. Deswegen der Vater, am nächsten Tag wird der Vater sein, mein Sohn, er hatte so ein langes Sugin-Gedicht, hat gesagt, oh mein Sohn, ich habe erst geschlafen, wenn du geschlafen hast, ich habe gegessen, wenn du erst zu essen hattest, ich habe dann geweint, wenn du geweint hast, wenn du Schmerzen hattest, habe ich Schmerzen, meine Sorge war mit dir, denn mein Leben war für dich, Subhanallah, ich brauche mein Sohn nur einen guten Tag, aber was wird der Sohn sagen, Allahumma nafsi, nafsi. Oh mein Herr, ich bitte um mich, meine Rettung. Wie Allah sagt, ihre Gesichter werden in Feuer geschmissen. Diejenigen, die unachtsam sind, und die Kuffar, heute der Kafir, heute die gegen Muslime aktiv sind, wir versuchen, den Islam schlecht zu machen. Wir versuchen, den Islam zu bekämpfen auf jede Art und Weise. Wenn du mit ihnen sprichst, dann machst du ganz, sie sagen, ja, ihr seid schlecht, ihr seid böse. Und wir wollen euch vernichten, weil ihr seid ein Dorn in unserem Auge. Am nächsten Tag, weißt du, was diese Menschen sagen werden? Oh Allah, zu uns ist kein Beweis gekommen. Oh Allah, wir haben nicht richtig verstanden, weil man hat uns nicht richtig den Islam erklärt. Oh Allah, wir haben das nicht gemacht. Ja, das war nicht so gemeint. Allah wird sagen, keineswegs. Schweigt. Allah möchte sie nicht hören, weil Allah weiß ihre Absichten. Allah kennt ihre Absichten. Subhanallah, dieses Gefühl, wenn wir dieses Gefühl tragen, dann den Stein, wo wir beim Hajj, wo wir sind bei dem Rajm, das heißt das Werfen der Kieselsteine oder kleinen Steine, wenn wir das Gefühl haben, indem wir warten und sagen, in Erinnerung, Iblis, ab heute, das ist eine der letzten Taten, die man Hajj verrichtet, an den drei verschiedenen großen Säulen, mittlere und kleine Säule. Und wir haben ja letztes Mal erzählt, für was das symbolisch, das steht ja symbolisch für diese Geschichte, wo Iblis, Iblis zu Ibrahim, a.s. gegangen ist und ihm gesagt hat, in Bezug auf seinen Sohn, er schlachten wollte, wie willst du deinen Sohn schlachten? Du hast so viele Jahre gewartet, 83 Jahre, 84 Jahre auf deinen Sohn. Und das ist zu schlachten, und dann ist er doch zu seiner Frau gegangen, und dann selber zu Ismail gegangen, und deswegen stehen diese drei symbolischen Plätze zum Steinigen, und wenn wir dort sind, sollen wir in unserem Herzen das Gefühl haben, oh Iblis, ab heute hast du keinen Einfluss mehr auf mich. Ich werde nicht mehr zu meinen alten Sünden zurückkehren. Ich werde nicht mehr auf dich ich werde dir nicht mehr gehorchen, rauchen, drogen, geh mit Frau, guck dir das an, tu das, nein, ab heute nicht mehr. Ich werde heute nur auf Allah. Ich werde nur Allah gehorchen heute. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala verspricht uns das Wahrhaftige. Allah subhanahu wa ta'ala verspricht die Wahrheit. Allah verspricht, was Allah verspricht, ist Wahrheit. Wenn Allah sagt, das Paradies wird so, so sein, es wird so, so sein. Allah subhanahu wa ta'ala, wer ist wahrhaftiger als Allah subhanahu wa ta'ala entsprechend, sagt Allah im Koran. Allah ist wahrhaftig. Wenn Allah uns etwas verspricht, dann wird es genau so kommen, nicht anders. Iblis hingegen, Allah sagt, er verspricht euch nur Hurura. Ich weiß jetzt nicht, dass so wie eine Fata Morgana, nur Lüge. Das, was euch verspricht, indem er dir sagt, nimm diese Droge, dann wirst du Ruhe haben. Triff dich mit diesen Menschen, dann wirst du glücklich sein. Mach dir diese Frau klein, dann bist du der Beste unter den alles eine Lüge ist, alles von Iblis. Und am nächsten Tag werden wir das sehen. Und wir werden auch, und wir werden schon sehen, diejenigen, die auf Iblis gehört haben, auf Shaitan gehört haben, wie ihr Leben sein wird. Und am nächsten Tag wird Iblis, wird Shaitan sagen, Shaitan wird sagen, ja Allah, ich habe sie nicht gezwungen. Sie sind mir gefolgt. Nackt werden wir versammelt am nächsten Tag, nackt und ungeschnitten. 50.000 Jahre werden wir warten auf unsere Abrechnung. In Arafa, dieser Tag, wer in Mekka war, weiß, wie anstrengend dieser Tag ist. Von morgens nach Fajr bis Maghrib, Dua und Gebete und Dhikr unter der Sonne, heiß, anstrengend. Und wir wünschen uns, dass dieser Tag zu Ende geht. Was zum Schluss sogar das Anstrengung ist, eine Belohnung. Allah hat dir deine Sünden allesamt verziehen. Und was ist mit Akhira, 50.000 Jahre? Wenn du einen Tag nicht aushalten kannst, wie wird das mit Akhira sein? 50.000 Jahre werden die Menschen auf ihre Abrechnung warten. Der Versammlungstag dauert 50.000 Jahre. Wenn du in Mekka durstig bist, dann trinkst du Samsam. Aber in Akhira, die Sonne wird eine Handfläche von dir entfernt sein und du wirst Durst haben, da wird kein Samsam da sein. Aber für die Gottesfürchtigen, für die Rechtschaffenen, wird aus dem Becken des Propheten Muhammad zusammen getrunken. Und zu ihnen wird gesagt, Glückwunsch, dass ihr geduldig wart in dieser Zeit und Allahs Gebote geachtet habt und nicht missachtet habt. Und in Jannah, das ist noch vor dem Paradies-Tor, wir werden von diesem Becken trinken. Aber Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt uns Surah Muhammad. Alles zusammen. Und Surah Muhammad beschreibt uns Allah subhanahu wa ta'ala, was es für Flüsse in Jannah gibt. Ein Fluss aus Milch, ein Fluss aus Wein, ein Fluss aus Wasser und ein Fluss aus Honig. Und aber die Begriffe sind gleich mit den Begriffen, die wir kennen, aber ihr Geschmack heißt Milch, aber der Geschmack ist was ganz anderes. Es schmeckt nicht wie diese Milch in dieser Dunja. Das Paradies ruft euch, aber ihr müsst den Preis bezahlen. Von nichts kommt nichts. Deswegen diese 10 Tage. Es gibt der Hadith ungemäß, es gibt keine gewaltigeren Tage als diese Tage von Dhul-Hijjah, die ersten 10 Tage. Diese 10 von Dhul-Hijjah. Deswegen, ihr sollt Tahlil, Takbir und Tahmid, das heißt, Subhanallah, Alhamdulillah und Allahu Akbar, sollt ihr vermehren in diese 10 Tage. Einige Riwayat sind hier schwach und einige sind authentisch. Ob man den 10. Dhul-Hijjah fasten will, einige Leute sagen, Rasulullah hat gefastet, einige Leute haben gesagt, er hat nicht gefastet. Ich weiß jetzt nicht, welche Quellen authentisch sind, welche nicht. Und was stärker hier von den Gelehrten als stärker angewendet wird, weiß ich nicht. Er sagt auch, sei ja wie auch immer, wir haben diese zwei Meinungen. Deswegen die beste Tat, die man verrichten kann, ist ein Fasten mit Ikhlas. Das heißt, nur Allah subhanahu wa ta'ala und du wissen darüber Bescheid. Und deswegen sollen wir auch in diesen 10 Tagen versuchen zu fasten und Sadaqa spenden verrichten. بعمره الذي ينقضي. Jetzt kann einige sagen, Allahu Akbar, 10 Tage, so viel. Ich habe ja noch letztens Ramadan gefastet. Und ich habe Schule oder Arbeit. Subhanallah, wisst ihr, weil wir haben noch gerade über Akhira gesprochen. Vielleicht sind das nur 10 Tage, die dich so nah zu Allah bringen werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich von den Paradiesbewohnern schreiben wird. Wir wissen es nicht. Wir haben Gelegenheit. Wir haben gerade gesagt, dass die gewaltigsten Tage bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind für diejenigen, die nicht nach Hajj gehen, die hier bleiben. Weil die Pilger, die haben andere Taten zu tun. Oder, genau. Allah subhanahu wa ta'ala wird am nächsten Tag einen Mann bringen, er ist gewaltig von seiner Statur, aber an der Waage Allahs wird er nicht mal so viel wiegen wie ein Flügel von einer Mücke. Aber dann wird es jemanden geben, der in dieser Welt nicht beachtet worden ist, der klein ist, der schmächtig ist, schwach ist, aber subhanallah, bei Allah wiegt er, gewaltig wiegt er. Warum seine Taten? Die Taten machen dich gewaltig oder niedrig. Segen und Heil auf dem gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Den Allah fürchtet, Allah fürchtet nicht anders als Muslime. Ich wollte auch jetzt beenden mit dem Thema Hajj. Der erste Punkt. Was mit Marwa Sharwini passiert ist. Allah soll sich ihr erbarmen. Die in Gerichtssaal in Dresden abgestochen worden ist von einem Deutschrussen. Und sein Anwalt von diesem Verbrecher, möge Allah ihn verfluchen, oder recht leiden, wenn Allah in ihm Gutes sieht, dass sie ihn als geisteskrank, als schizophren darstellen, damit seine Strafe gemindert wird. Aber Alhamdulillah, er bekam die Höchststrafe. Es gibt keine, dass die Höchststrafe, die man in der deutschen Justiz erreichen kann. Aber also natürlich, die islamische Strafe spricht was anderes in Bezug auf ihn, auf sein Verbrechen. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass natürlich wir hatten erwartet, dass er wirklich lebenslänglich bekommen hätte. Aber nach, ja. Weil zum letzten Tag, sogar vor dem Gericht, hat er sogar nochmal bekräftigt und wiederholt, dass er das mit bewusst gemacht hat und er das wieder machen würde. Ich hatte einige Leute, sie verkünden leider falsch. Hazrat, einige haben hier gesprochen, einige haben dann gleich anders verkündet. Und dann, nachdem sie gekommen sind und mit uns geredet haben, haben sie dann um Entschuldigung gebeten. Manchmal versteht man gewisse, deswegen, er sagt, wir verhandeln mit, wir haben mit Allah zu tun und nicht mit den Geschöpfen Allah subhanahu wa ta'ala. في تصفيات كأس العالم اسمحوا لي بكلمتين اثنين في تصفيات كأس العالم ان قدر ربنا ان دولتين افارقة تنصفوا مع بعض الجزائر ومصر وللأسف الشديد ماتش الكورة خلى دولتين يعني قمة العداء بينهم وبين بعضهم Also bitte verzeiht mir, das passt vielleicht nicht, aber es ist zwei nordafrikanische Fußball spielten gegeneinander, Mannschaften, Algerien und Ägypten, und subhanallah, und es kamen zu Ausschreitungen. Und wegen bei Allah so ein wertloses Fußballspiel ist ein Streit entfacht sozusagen zwischen den zwei Völkern. Und sie haben vergessen, dass sie sind Ibadullah, Diener Allahs. Und sie sind Brüder im Islam und sie bekämpfen sich wegen Fußball, was die Kuffar in unserer Länder gemacht haben, ein System, ein Spiel, was bei Allah und bei einem Mu'min keinen Wert hat. Allah, das zeigt, wie sinnlos heute die Menschen geworden sind und wie weit der Islam sich entfernt hat von den Muslimen, dass wir heute nicht verstanden haben, was ist Tawhid, was ist Lieben für Allah, was ist Hassen für Allah, welche Prioritäten gibt es in meinem Leben. Ich kann mir nicht ein Fußballspiel höher stellen als die Bruderschaft im Islam. Welche gibt es noch eine größere Art von Erniedrigung oder von Jahl, Unwissenheit als diese? Und wer lacht über uns? Die Feinde von Islam. Wallahi, heute, wie beschäftigen wir uns mit diesen Sachen, sagt der Chef. Wallahi, das ist lächerlich. Sogar es wurde so gehetzt zwischen den zwei Völkern, dass man gesagt hat, wenn gewonnen wird, wie er sagt, ich kann es von der ägyptischen Mannschaft sprechen, es wurde gesagt oder angeboten für die ägyptischen Spieler, wenn ihr gewinnt gegen die Algerier, werdet ihr pro Kopf 2 Millionen ägyptische Währung Geld bekommen. Das heißt, man hat Geld, Dunya, dazwischen gelegt, damit um zu hetzen. Sie waren nicht nur bereit, gegeneinander für diese Summe an Geld zu gewinnen, sondern sich gegenseitig zu schlachten. Das hat man im Spiel gesehen. Ich habe es nicht gesehen, aber Sheikh. Es ist schon lustig, wie sinnlos diese Menschen sind, aber sehr traurig. Egal, Ägypten, Algerien oder woanders, interessiert uns nicht. Woher oder was? Er sagt, wir sind Muslime. Und wir werden vor Allah stehen. Und das ist nur ein Spiel, was nicht haram ist. Aber auch so eine Art natürlich haram. Aber an sich, Fußballspielen ist nicht verboten. Aber dass sie wegen ein Spiel sich so verfeinden. Weil er sagt mal nicht, das ist ein mangelnder Verstand. Oder wir wollen nicht groß jetzt reden hier, aber es ist schon beschämend. Thank you.